Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Jena, 13. Mai 1789. Vorgestern als den Montag bin ich hier eingezogen, wo mir dein Brief sogleich überliefert wurde. Mein Logis habe ich über meine Erwartung gut gefunden. Der freundliche Anblick um mich herum gibt mir eine sehr angenehme Existenz. Es sind drei Piecen, die ineinander laufen, ziemlich hoch mit hellen Tapeten, vielen Fenstern und alles entweder ganz neu oder gut konserviert. Möble habe ich reichlich und schön, zwei Sofas, Spieltisch, drei Kommoden und anderthalb Dutzend Sessel mit rotem Plüsch ausgeschlagen. Eine Schreibkommode habe ich mir selbst machen lassen, die mir zwei Karoline kostet und dir gewiss auf drei zu stehen kommen würde. Dies ist, wonach ich längst getrachtet habe, weil ein Schreibtisch doch mein wichtigstes Möble ist und ich mir immer damit habe behelfen müssen. Ein Vorzug meines Logis ist auch die Flur, die überaus geräumig hell und reinlich ist. Ich habe zwei alte Jungfern zu Hausmieterinnen, die sehr dienstfertig, aber auch sehr redselig sind. Die Kost habe ich auch von ihnen auf meinem Zimmer, zwei Groschen das Mittagessen, wofür ich dasselbe habe, was mich in Weimar vier Groschen kostete, Wäsche, Friseur, Bedienung und dergleichen, wird alles vierteljährlich bezahlt und kein Artikel beträgt über 2 Taler, so daß ich nach einem gar nicht strengen Anschlag über 450 Taler schwerlich brauchen werde, und so hoch hoffe ich meine Einnahme von Mauke allein schon zu bringen. Mit jeder anderen Erwerbung kann ich Schulden abtragen und etwas für meine Einrichtung tun. Mit eigentlichem Besuch geben mache ich erst heute beim Prorektor den Anfang. Wenn ich im Kollegium introduziert bin, tue ich alsdann die meisten übrigen Visiten mit Karten ab und fahre herum. Ich hoffe, über diese ersten Beschwerlichkeiten leicht wegzukommen. Im Reinholdschen Auditorium werde ich lesen und träfe sich's, dass die Anzahl zu groß würde, so nehme ich Griesbachs oder Döderleins, worin über 200 Platz haben. Vor 12 bis 14 Tagen werde ich doch nicht damit anfangen, solange musst du also deine Neugier einstellen. Ich bin nicht ohne Verlegenheit, öffentlich zu reden, aber eben weil ich sie ganz überwinden möchte, will ich mich indessen mehr an diese Gesichter gewöhnen, um nicht zum ersten Mal unter ganz fremden Menschen mich zu sehen. Wenn übrigens meine erste Vorlesung zweckmäßig gut und interessant gerät, so gibt mir dieses allein schon einen gewissen Mut, sie desto unerschrockener abzulegen. Ehe ich Weimar verließ, habe ich mich mit Wieland des neuen Merkurs wegen noch expliziert. Erstlich muss ich dir ankündigen, dass er auf dich rechnet als bleibenden Mitarbeiter und wenigstens für 12 Bogen jährlich. Aber keine Übersetzungen, weil er diese von dem neuen Merkur ganz ausschließt. Es würde jetzt gut sein, dass du selbst an ihn schriebst und gerade heraus mit ihm kontrahiertest. Willst du meinem Rate folgen, so fordere 3 Dukaten fürs erste Jahr. Deinen jetzigen Aufsatz rate ich dir, für den neuen Merkur aufzusparen, sowie alles, was du dieses Jahr noch machen wirst, damit du alsdann desto besser versehen bist, wenn es zum Treffen kommt. Ich habe ihm meinerseits auch nur 12 Bogen versprochen und werde mich meistens nur auf historische Materien einschränken. Kritische Briefe über wichtige Produkte des Geschmacks würden ihm von dir sehr willkommen sein und mir deucht, sie müssten auch dir leicht von der Hand gehen. Überhaupt nimmt mich's Wunder, dass du in der Kritik, worin du gewiss glücklich sein würdest, bisher nicht fruchtbarer gewesen bist und meinen alten Vorschlag, wegen des Mitarbeitens an rezensierenden Journalen ganz mit Stillschweigen übergangen hast. Für meine Sammlung von Memoir habe ich an dem geheimen Archivar Hess in Gotha, dem Verfasser Ludwig des Heiligen, eine gute Akquisition erhalten. Er wird Mitarbeiter sein und vielleicht gleich mit Joinville anfangen. Ich bezahle ihm 5 Taler, dass ich doch immer an 25 Bogen gegen 40 Taler hiesiges Geld Profit habe. Meine Arbeit wird nun Anna Komnena und nach dieser Otto von Freisingen über Friedrich den Ersten sein. Mit einer universalhistorischen Abhandlung über die Kreuzzüge werde ich das Werk überhaupt interessant eröffnen können. Es